Träumst du auch von einem perfekt organisierten und aufgeräumten Zuhause? Dann sage ich herzlich willkommen zum Aufräum-Podcast. Hallo, heute geht es um das Thema Bad, Reduzieren der Sachen und natürlich die Putztipps. Und ich befinde mich jetzt hier auch schon im Bad und habe auch schon losgelegt und meine Produkte gezählt. Aber erstmal müssen wir natürlich zu meinem Ziel kommen. Ich habe unter dem Waschbecken so einen Ausziehschrank und da ist einiges drinnen. Und was leider nicht so viel drin ist, sind Klopapierrollen. Und neben diesem Ausziehschrank ist unsere Toilette und da fehlt meistens Klopapier. Und dann muss immer jemand rufen, oh Mann, Klopapier ist schon wieder leer, bring mir doch mal Klopapier. Und das befindet sich nämlich auf dem Gäste-WC. Da sitzt aber nicht so oft jemand, darum müssen wir das Klopapier dann immer vom Gäste-WC in unser Bad schaffen. Und mein Ziel ist es, dass all die Klorollen Platz haben in diesem Unterschrank, sodass wir nicht immer rufen müssen und einer das Klopapier hier ins Bad bringen muss. Ein anderes Ziel ist natürlich, dass ich einfach weniger Sachen habe und die ich habe, nutze und vor allem weiß, was ich alles habe. Und dass alles, was ich habe, auch noch haltbar ist. Schritt Nummer 1 also, alle Sachen rausräumen. Habe ich gemacht, ich habe alle Sachen rausgeräumt und dann erstmal schön die Schublade geputzt. Was war denn da so drinnen? Ich habe 5 Shampooflaschen gefunden, also im ganzen Bad bin ich jetzt, 5 Shampooflaschen, 2 von mir, 2 von meinem Mann und eine, die wurde falsch gekauft. Ich habe da auch schon mit meinem Mann geredet und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir die auch aufbrauchen, sobald die anderen aufgebraucht sind. Spülungen, 2 Stück von mir und eine Haarkur. Die wusste ich gar nicht mehr, dass es die gibt, ist aber echt eine tolle Haarkur und ich habe sie mir jetzt leicht zurechtgelegt und werde damit heute noch meine Haare behandeln. Weiter, Duschgel. Duschgel, genau 2 Stück, wirklich nur 2 Duschgel, bin ich sehr stolz drauf. Dann 2-mal Haarreparatur Nachtelixier. Da habe ich auch in irgendeinem Wahnsinn das mal gekauft und nie gebraucht. Aber ich habe es mir heute vorgenommen, gleich dieses Wunderelixier in meine Haare zu tun und morgen mal zu schauen, ob es gut aussieht. Wenn nein, weg. Wenn ja, benutzen. Okay, jetzt wird es ein bisschen schlimmer. Badeschaum, 6 Schaumbäder. Warum so viele? Irgendwie habe ich die alle mal geschenkt bekommen, weil ich mir mal gesagt habe, oh, ich will mal gute Schaumbäder. Doof. Also aufbrauchen. 2 habe ich mir schon rausgestellt, die möchte ich jetzt, die sind fast leer, die möchte ich innerhalb von den nächsten 2 Wochen aufbrauchen. Dann habe ich ein Fußbad gefunden, das bis September 2010 haltbar ist. Freue ich mich allein schon, dass es mal draufsteht, das Haltbarkeitsdatum, das ist ja nicht so gängig bei solchen Produkten. Damit kann ich es jetzt guten Gewissens in den Müll schmeißen. Badezusatz in so kleinen Beutelchen. 6 Stück, leider ohne Haltbarkeitsdatum. Ich glaube, die sind auch ziemlich neu. Die hat mein Mann mal mitgebracht vom Einkaufen. Wir werden sie benutzen. Ich habe sie jetzt mal wieder reingelegt. Die Gesichtsmasken. Ich habe 7 Packungen gefunden. 2 davon sind abgelaufen, 2011 und 2013. Die kommen weg. Und bei 5 ist es ungewiss, wann sie abgelaufen sind. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sie abgelaufen sind und darum habe ich sie auch weggeschmissen. Dann habe ich noch eine Tube Gesichtsmaske gefunden, die 2010 abgelaufen ist, also auch ab in den Müll damit. Ich habe noch 5 kleine Händehandtücher gefunden in unserer Schublade. Die habe ich mal gedacht für Gäste, wurden dann aber zu Putzhandtüchern, also wenn ich das Bad putze und dann immer nachtrockne, dann mache ich das mit den Handtüchern und ist natürlich überhaupt nicht notwendig, dass die den wertvollen Platz wegnehmen hier in der Schublade. Darum kommen die einfach zu den anderen Handtüchern in den Flurschrank. Weiter, 1-mal Sonnenspray. Keine Ahnung, wie alt, ich würde vom Gefühl her sagen, so 5 Jahre alt müssten die sein. Ich benutze eigentlich keinen Sonnenspray. Von dem her weg. Thema dem, viele denken ja immer, Sonnencreme und Co. sei ziemlich langhaltbar oder sogar unendlich. Aber nach 1 bis 2 Jahren hat der UV-Schutz wahrscheinlich schon ziemlich eingebüßt und darum sollte da die Sonnencreme auch weggeschmissen werden. Ich habe im Bad 3 Deos, eins in meiner Reisetasche und 2 im Schrank, eins von Aloe Vera, das ist so ein ganz sanftes Deodorant, aber wenn ich Sport mache, muss doch mal ein heftigeres ran, darum habe ich noch ein Deo. Also alle 3 sind genehmigt. Thema der Reisetasche. Ja, ich habe eine vollgepackte Reisetasche, weil ich des Öfteren mal reise. Da sind einfach so Sachen drin wie ein Deo, eine Zahnbürste, eine kleine Zahnpasta, ein bisschen Make-up, Gesichtswasser, irgendwie ja Pads, was man halt so braucht. Und wenn ich verreise, muss ich einfach die Tasche mitnehmen. Lohnt sich jetzt nicht für jeden, aber der, sage ich mal, einmal im Monat mindestens verreist, lohnt sich das wirklich, so eine Reisetasche zu machen. Also wie gesagt, die Reisetasche ist hier noch in der Schublade unten drinnen. Dann haben wir noch 2 Waschlappen drinnen, die werden jetzt auch aussortiert und zu den Handtüchern rübergetan. Dann haben wir noch Ohrputzer, Feuchttücher und Frauensachen, nenne ich es mal. Also ich habe ja wie gesagt alles ausgeräumt, den Schrank geputzt und jetzt die Sachen, die rein dürfen, wieder reingeräumt plus die ganzen Klorollen und es sieht wirklich sehr schön aus, alles hat Platz, vor allem die Klorollen haben Platz und ich habe natürlich auch schon vorher-nachher Bilder gemacht, die ich dann gerne auch wieder auf meinen Blog stelle. Also wie kannst du jetzt bei dir im Bad vorgehen? Betrete dein Bad, hol jegliche Shampoos, Parfüme, was du nicht alles hast, raus. Oh, Thema Parfüm, ich habe nur 2 Parfümflaschen, die ich beide benutze. Zu den Seitenschränken bin ich jetzt gar nicht gekommen, aber die sind wirklich aufgeräumt, einigermaßen, vertraut mir. Aber wenn du alles aufräumen willst, mal alles ausmisten, dann hol wirklich auch alles raus aus jeglichen Schränken. Reiz auf, zähl's, also Kategorien machen, einmal Shampoo, einmal Parfüme und so weiter. Zählen, radikal ausmisten. Wenn du sagst irgendwie, die Shampoos will ich aber alle noch verwenden oder die Gesichtsmasken, die sind vielleicht noch haltbar oder ich wag's, ich schmier sie mir drauf. Wann genau schmierst du welche drauf? Ganz, ganz wichtig, weil wenn die dann wieder zurückwandern und du hast dir keinen festen Termin mit deiner Gesichtsmaske gemacht, dann wird die da auch die nächsten Jahre noch rumliegen. Genau, und dann alles wieder einräumen, was du wirklich noch gebrauchst und dann dich an dem schönen Platz erfreuen. Alle anderen Sachen, so weh es tut, weg damit. Es gibt ja den einen oder anderen Bodylotion- oder Parfümspezialisten, der einfach da viel, zu viel davon hat. Und da fällt es einem natürlich auch schwer, sowas wegzuschmeißen, was man ja wirklich irgendwann mal noch brauchen könnte. Ich frage mich aber in dem Moment, warum hat man so viele Bodylotions? Also ich habe genau eine, die ich mag, die ich ranmache, aber mehr nicht, weil warum sollte ich 2 haben? Und ich kenne aber genug Leute, die haben so 10 Bodylotions, vielleicht sogar mal 15 und bei Parfüm sieht es ähnlich aus, 10, 15 Stück. Und wenn ich so einen Fall hätte, dann würde ich einfach die Bodylotions hernehmen oder die Parfüme und würde mich fragen, hätte ich jetzt Lust, diese Bodylotion ranzumachen? Und wenn ich dann sage, boah, nee, ich habe eine neue, die riecht einfach besser, dann ist es für mich ein klarer Fall, weg mit der alten. Wenn ich sage, boah, doch, würde ich mir sofort ranmachen, riecht ja gut, dann aufbrauchen. Bei Parfüm ist das Gleiche. Würde ich, wenn ich heute Abend ausgehe, das Parfüm ranmachen? Ja, dann gut, aber dann bitte auch aufbrauchen. Wenn man sich sagt, nee, ich würde das andere nehmen, das riecht besser, das ist neuer, dann weg mit dem alten. Okay, jetzt haben wir aber genug gemistet, jetzt kommen wir zum Putzen. Minute 9, es geht jetzt um Putzen. Generell immer von oben nach unten putzen. Wie sieht so ein Putztag bei mir aus? Also, Samstagmittag, ich öffne erstmal die ganzen Fenster. Dann wird Toilettenreiniger ins Toilettchen gesprüht. Dann wird der Mülleimer im Bad ausgeleert. Dann kommen alle herumstehenden Einrichtungsgegenstände raus, also die Waage, genau der Müll eben und wenn ich hätte Dekorationen, bei mir gibt es nur 3-Deko-Kerzen, die elektrisch gehen. Wenn ich ein Bad nehme, will ich einfach nicht das hässliche Licht hier haben. Und dann nehme ich die Kerzen, also die 3 Kerzen rausräumen, damit alles frei ist zum Putzen. Alle Handtücher werden danach abgehängt und in die Waschmaschine gegeben. Und dann fange ich wirklich von oben an. Das heißt, den Spiegel mit einem Glasreiniger und Mikrofasertuch reinigen. Danach kommt der Seifenspender dran, weil der aus Metall ist. Den tue ich gleich auch mit dem Mikrofasertuch reinigen. Dann kommen die ganzen Flächen dran. Das heißt Waschbecken, Badewanne, Fensterbank mit einem Badeputzmittel. Oder man kann auch einen Antikalkreiniger nehmen, wobei das Antikalkreiniger meistens schon im Badeputzmittel dabei ist. Wenn ich dann hartnäckigere Stellen habe, bildet sich ja manchmal so um den Abfluss rum vor allem, da gehe ich gern mal mit der Scheuermilch ran. Danach werden die Wände noch grob geputzt und dann wird alles mit einem kleinen Händehandtuch, die ich heute ja rüber geschafft habe, in den Schrank, nochmal alles abgetrocknet. Okay, dann sind die Flächen gereinigt, dann komme ich zum Boden, da wird bei mir gestaubsaugt, das mache ich nicht allzu oft, so 1 bis 2 Mal die Woche. Dann ist es die Toilette eingewirkt, meistens, weil ich dann gleich die ganze Wohnung staubsaug und dann wird die Toilette geputzt, da innen mache ich ganz normal mit der Klobürste. Und wenn man da an der Klobürste so einen Ring oben noch dran hat, ist das natürlich sehr gut, weil da kommt man dann auch ein bisschen unter diesen Rand, wo sich manchmal böse Sachen bilden. Und wenn ich das dann so ein bisschen geschrubbt habe, wird natürlich gespült und da wird die Bürste dann gleich mit der Toilettenspülung ausgewaschen. Außen nehme ich dann wieder mein feuchtes Tuch und mein Badreiniger und putze eben das Klo ab. Und mein feuchtes Tuch ist so ein Schwammtuch von der Küche, ein altes, das schon mufft. Und das kommt nämlich dann direkt auch in den Müll. Wer jetzt mag, kann natürlich noch wischen. Und wenn der Boden dann wieder trocken ist, kommt eigentlich die schönste Arbeit. Dann werden die neuen Handtücher verteilt, die Gebrauchsgegenstände werden wieder zurückgelegt, die Fenster werden geschlossen und dann ist man einfach fertig. Ist dann ein sehr schönes Gefühl. Zeitaufwand ist hier für 1/2 Stunde circa. Es gibt aber natürlich noch Leute, die sagen, ich bin sehr faul. Ich habe da keine 1/2 Stunde und für die habe ich natürlich auch noch ein paar Tipps. Wenn ihr eine Badewannendusche habt, das heißt, ihr habt keine extra Dusche, sondern ihr duscht in der Badewanne und habt vielleicht sogar noch dunkle Haare, da kann ich sehr empfehlen, dass man einfach nach dem Duschen die Badewanne kurz mal ausspritzt, damit einfach die dunklen Haare weggehen oder wenn da irgendwelche Reste noch vom Shampoo drin sind, dann werden die direkt weggespült. Dann gibt es so eine Nanotechnologie mit Lotus Appear Effekt. Das ist so ein Mittel. Da putzt man einmal das Bad richtig, dann sprüht man das auf und danach oder trägt es auf und danach perlt das Wasser und der Dreck viel, viel besser ab und man muss noch nicht so oft putzen. Das werden wir am Wochenende mal probieren. Davor muss man das Bad aber richtig gut putzen. Am besten bei Tageslicht, da sieht man es einfach besser und darum machen wir das dann erst am Wochenende. Ich werde natürlich von berichten. Der ein oder andere, gerade mit längeren, dickeren Haaren, klagt ja dann auch mal über einen verstopften Abfluss. Und das kann man vermeiden, indem man dann in die Badewanne einfach oder in die Dusche ein kleines Sieb da am Abfluss hinlegt und dass da einfach die Haare und Co. aufgefangen werden. Hier aber auch wichtig, nach jedem Duschen reinigen, weil es sonst sehr eklig wird. Und wenn ihr die Spülmaschine mal wieder anwerft, dann tut doch einfach mal euren Zahnputzbecher mit rein. Dann wird der auch wieder sauber, weil da bilden sich manchmal auch ganz schön viele Bakterien. Und das könnt ihr ruhig einmal die Woche machen. Einfach den Zahnputzbecher mit reinpacken und sauber ist er. Wir können den Faule das WC reinigen, auch kein Problem. Einfach ein WC-Reinigungstab in die Toilette geben, über Nacht dann die WC-Bürste da reinstellen, in den Abfluss über Nacht einwirken lassen oder morgens nur einmal schnell mit der Bürste über die Schüssel gehen und abspülen. Schon ist es wieder sauber. Solltet ihr vielleicht eine schimmelanfällige Wohnung haben, dann ist es wichtig, dass ihr immer lüftet, wenn ihr geduscht habt oder gebadet natürlich. Und jetzt ist hier wichtig, nicht in die Wohnung lüften. Ich kenne ganz viele, die sagen, ach, so schön, der Geruch vom Bad, die tolle Luftfeuchtigkeit, da öffne ich doch gleich mal meine Badtür, damit es so richtig schön in die ganze Wohnung kommt, die Feuchtigkeit und der Geruch. Ja, ist natürlich total doof für die Wohnung an sich, weil die ganze Feuchtigkeit setzt sich natürlich wieder in den Wänden fest und kann so dann auch zu Schimmel führen. Darum bitte, bitte Fenster aufmachen, auch wenn ihr nicht duscht oder badet. Morgens und abends lüften ist einfach ein Muss bei schimmelanfälligen Wohnungen. Jetzt hat natürlich nicht jeder den Luxus und hat ein Fenster im Bad. Jeder, der es nicht hat, der hat hoffentlich eine gute Lüftung, aber auch gerne die Tür hier zum Bad hin aufmachen und dann die Tür vom nächstgelegenen Zimmer aufmachen und da auch das Fenster, das da dann nochmal eine Lüftung einfach gibt. Die Duschvorhänge, die sehen ja meistens so nach einem halben Jahr, gar nicht mehr so schön aus, wie als wir sie gekauft haben. Die können wir auch waschen. Also gerne mal abmachen. Plastikvorhänge kann man meistens bei 30 Grad waschen und Textilvorhänge vertragen sogar bis zu 60 Grad. Einfach mit der anderen Wäsche, ohne andere Wäsche waschen wäre gut und dann kann man es direkt wieder aufhängen und abtrocknen lassen. Ja, das war's auch schon wieder zum Thema Bad. Putztipps und Ausmisttipps. Ich hoffe, dass ihr euch ranmacht und ein bisschen ausmisten werdet, weil ich finde, im Bad, da verstecken sich immer ganz, ganz viele schon lang abgelaufene Utensilien. Also viel Spaß beim Putzen und Ausmisten. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss!